Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rios Wochensicht. Die Woche 51 2010 ist angesagt am 19. Dezember 2010. Juhu! Oh, Mann, Mann. Wenn ihr jetzt euch wundert, der hört sich aber heute sehr, sehr komisch an. Nein, ich bin nicht schon wieder krank, sondern ich habe jetzt endlich ein neues Mikro spendiert hier, mich in größte Unkosten gestürzt, ja, um jetzt hier das ein bisschen besser akustisch rüber zu bekommen. Ich hoffe, das funktioniert auch. Ja, auch diese Woche kriegt ihr von mir hier nur eine ganz, ganz kurze Info zu WikiLeaks. Zu dieser WikiLeaks und Julian Assange Geschichte, oder? Immer wieder ein Zungenbrecher, dieser Name, finde ich. Ja, weil es ist ja überall in den Medien präsent und ja, dann braucht man das nicht nochmal hier durchzukauen, aber es gehört eben auch zur Wochensicht, weil es war ein beträchtlicher Teil der Woche eigentlich wieder in der, wie soll ich sagen, nicht nur in der Computersparte oder IT-Sparte da interessant, sondern eben auch in der Politik ganz großes Thema. Also, Assange ist frei. Die Operation Paperstorm, die von der Gruppe Anonymous ausgerufen wurde, war ein beachtlicher Erfolg. Rund um den Erdball haben Leute eben reale Hardcopies in den Städten angebracht und diese geheimen Dokumente, ja, in Anführungszeichen, ja, dann verteilt. Die Wahrheit lässt sich nicht stoppen, so war das Motto von dieser Aktion. Und nach der Operation Leakspin war das ein beachtlicher Erfolg. Übrigens, Leakspin hat auch schon ziemliche Ausmaße angenommen im Netz. Es gibt kaum noch einen Dokumentenservice etc. oder irgendwie ein Social Network, in dem nicht bereits schon diese Cables aufgetaucht sind. Also der Versuch, irgendwie diese Verbreitung dieser Cables zu stoppen, war also ein richtig großer Reinfall. Die sind überall. Und ja, für einige haben es übrigens noch nicht verstanden, offenbar, dass die Operation Payback schon längst abgeblasen ist von Anonymous. Ja, also wer da Server angreift, der macht das offenbar nicht mehr mit dem Rückhalt dieser Anonymous-Gruppe. Und einige haben das wohl noch nicht ganz so verstanden. Ja, Anonymous selbst hat eben Operation Payback schon lange, lange als beendet erklärt. Operation Leakspin war der Nachfolger, jetzt eben die Operation Paperstorm. Und ich finde gerade letzte ist beeindruckend, weil damit das mal raus aus der virtuellen Welt, rein in die reale Welt kommt und auch Leute dann was darüber wissen oder erfahren, die eben mit der Internetgeschichte nichts so zu tun haben. Okay, gut, mehr will ich darüber auch jetzt heute nicht sagen, denn es gab noch ein paar andere interessante Dinger, die ich eine Erwähnung wert finde. Auch wenn es natürlich jetzt im Vergleich, ja, ist immer schwierig, aber wenn es im Vergleich so zu dieser WikiLeaks-Geschichte ist, natürlich unrelevant, ja, aber wenn das an einem dann doch vorbeigeht, dann wäre vielleicht zum Beispiel interessant, dass Google Mail eine Funktion jetzt integriert hat, um auch andere Leute, Benutzer, die E-Mails, die eigenen E-Mails lesen zu lassen und auch zu beantworten. Und bevor ihr jetzt heulend wegrennt auf die Straße hinaus, Hilfe, ich hab's immer gewusst, Google, jetzt ist es soweit, ja, Hilfe, vergisst es. Das, was für viele der Albtraum schlechthin ist, dass jemand anderes seine eigenen Mails lesen kann und beantworten kann, das ist gewollt, das ist beabsichtigt und das ist der Traum von vielen Firmen und Benutzergruppen. Oder auch, zum Beispiel wie hier im Android-Podcast, später im Uncast, wenn man zusammen etwas arbeitet, dass man eben einen gemeinsamen Account hat, zum Beispiel für eben ein einen Blog oder eine Webseite oder einen Podcast und die verschiedenen Leute, die eben mit daran arbeiten, haben eben auch den Zugriff auf diesen Account und können E-Mails lesen und bearbeiten. Diese Funktion wurde jetzt tatsächlich integriert. Man kann bestimmte Nutzer freischalten lassen. Also man schickt quasi eine Einladung, da muss das bestätigt werden und dann hat derjenige dann eben Zugriff auf diese Mails. Fantastische Geschichte für diejenigen, die da zusammenarbeiten wollen. Wir haben das zum Beispiel jetzt im Mancast so gemacht, dass wir einen speziellen E-Mail-Account eingerichtet haben und den dann quasi an zwei verschiedene Accounts weiterleiten, ja, und dann eben beantwortet werden kann, wiederum über Zugänge mit diesem Account. Aber das ist natürlich, ja, ihr merkt schon, das ist nicht ganz so das Optimale und deswegen werden wir wahrscheinlich auch diese Funktion demnächst auch nutzen. Ich finde es eine sehr schöne Geschichte. Okay, also Google Mail hat diese Funktion integriert und zeigt mal wieder, dass es nicht scheut vor, schwierigen Sachen. Ja. auch ein Albtraum für viele, wobei ich da schon sagen muss, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt, dass man da vielleicht Angst davon hat, hat Facebook gemacht. Die haben nämlich auch eine tolle Funktion integriert. Für einige wird es toll sein, für andere vielleicht nicht. Denn Facebook hat eine Gesichtserkennung jetzt freigeschaltet oder beziehungsweise wird sie demnächst freischalten, wurde schon geleakt. Aha, das ist das neue Wort, das wurde geleakt. Ja. Ja. Ich leak mal schnell so ein paar Infos, okay. In der Tat, also wenn also Leute praktisch ihre Fotos in Facebook hochladen, dann kann Facebook nun die Gesichter erkennen und entsprechend diesem Profil dann eben zuordnen. das ist schon gewisserweise bedenklich, wenn jemand eben jetzt diese Fotos hochlädt und weiß darüber nichts, ja, dann können hier Verknüpfungen ziemlich schnell gemacht werden. Der schlimmste Fall wäre natürlich, man hat jetzt Bilder oder irgendjemand lädt dann eben Bilder in seinem Fotoalbum hoch, Facebook erkennt das. Und können ja auch nicht unbedingt vorteilhafte Bilder sein, ja. Facebook erkennt das und wenn dann jemand eben auf Facebook sucht nach demjenigen, dann findet er eben auch diese ganzen Bilder von diesen Leuten, die eben eingestellt haben, Bilder von dieser einen Person. Ja. Ein bisschen schwierig auszudrücken, aber ja, man muss aufpassen, dass man da nicht so in so eine Hysterie verfällt, ja, weil auf der anderen Seite hat das natürlich auch seine Vorteile, wenn also jemand zum Beispiel seine Bekannten suchen will auf Facebook, dann wird das jetzt einfacher wohl. Und wenn jemand sich wirklich jetzt dafür interessiert, ja, für seinen Bekannten. Und dann kann er eben auf diese Weise auch sehen, oh ja, da ist ein neues Bild von ihm hochgeladen worden, ah, cool und so weiter. Aber insgesamt gesehen ist es natürlich, finde ich, bedenklich. Dennoch muss man sagen, Facebook hat getan, was ich von Facebook gar nicht so erwartet hätte. Man kann die Funktion abschalten. Also das ist vielleicht das Beste daran, dass man kann die Funktion abschalten und somit dürfte das dann zumindest für die technisch versierten Nutzer, die wissen, was eben Sache ist, dann kein größeres Problem sein. Ja. Gut. Wie immer sind natürlich die Leute, die eben hier nicht ganz so viel Ahnung haben, beziehungsweise eben nicht die ganzen Funktionen überblicken, was ja bei Facebook durchaus keine Schande ist. sind dann natürlich wieder im Nachteil. Ja, Facebook hat mittlerweile so viele Funktionen, also ich muss schon sagen, da hat man selbst als, ja, sag ich mal, als Internet-Profi doch seine Schwierigkeiten, alle Funktionen ja, zu finden, zu erkennen und vor allem auch die Konsequenzen dieser Funktionen deutlich zu sehen. Oftmals sind die sehr, sehr verborgen. Funktionen stecken in mehreren Menüverschachtelungen ganz tief unten. Und was das dann auslöst, das steht meistens überhaupt gar nicht dort richtig erklärt, was die Konsequenzen sein können, sondern das muss man dann im schlimmsten Fall eben auch ausprobieren. Dann ist es oftmals auch schon zu spät. Ja. Also von daher auf jeden Fall schon eine Art Kritik an Facebook, das Ganze da etwas einfacher zu machen. Ja. Wenn selbst eben schon Leute, die im Internet zu Hause sind, da Schwierigkeiten haben, dann müsste ich gar nicht erst wissen, was los ist bei den Leuten, die ja, gerade mal noch ihren Passwort eingeben können. Ja, furchtbar. Aber die Leute wollen halt eben auch an diesem großen 500 Millionen Menschen großen Projekt, ja, teilhaben. Vor allem, wenn dann die Bekannten sticheln und ja, jetzt mach doch, jetzt mach doch. Naja. So, das war mal wieder eine Riesenkritik, ja, an Facebook. Ja. Immer alles, also bei Facebook sehe ich das immer mit zwei Gesichtern. Ja. Auf der einen Seite finde ich Facebook eigentlich ganz okay. Ja. Es bietet schon ziemlich viel soziale Interaktion. Auf der anderen Seite ist es ja das soziale Rinderwahnsinn in der digitalen Welt. Ja, es ist echt schlimm. Aber auch ein anderer kritisiert etwas, und zwar von Google. Ach was, ehrlich, Google wird kritisiert, das ist ja mal was ganz Neues. Nein, Richard Stallman kritisiert Chrome OS. Und ich sag's mal erst, ich umreiße es erstmal kurz, was es da geht. Also er sagt, man gibt eben quasi seine Daten aus der Hand. Ja. Man hätte quasi keine Kontrolle mehr über seine Daten, wenn man sowas wie Chrome OS benutzt, da die Daten eben in der Cloud gespeichert sind. Ja, Riesenwolken hier. Ne? Also ich meine, es ist natürlich schon klar, viele haben Angst vor diesem Cloud Computing, ja, Wolken. Naja, also Careless Computing wird das auch von Richard Stallman dann tituliert. Auf der anderen Seite muss man ganz klar fragen, was ist denn überhaupt Kontrolle? Wer hat wie Kontrolle über seine Daten? Es gibt auch mehrere Probleme zu lösen. Ja. Also erstmal, es gibt ja einen Grund, warum die Daten in der Cloud sein sollen. Und zwar, dass man sie von verschiedenen Geräten, von verschiedenen Computern aus eben ansteuern kann. Was früher eher für den absoluten Übergeek war, dass einer zwei oder drei Computer hatte, ja, das ist heute normal. Also ich meine, gut, ich bin vielleicht so ein Übergeek, aber trotzdem, ja, viele Leute haben einen Desktop, und das sind keine Geeks, einen Desktop-Computer daheim oder einen Laptop. Oder vielleicht beides, ein Desktop-Computer und ein Laptop. Dann ein Smartphone, wie zum Beispiel ein Android oder ein iPhone. Und jetzt kommen eben auch noch diese Tablets hier. Ja. So, also das heißt, ich habe hier ja, ich würde das sagen, in Benutzung, ja, hier zwei Desktops, nein, zwei Laptops, ein Desktop, ein Handy, also ein Android-Handy und eben ein Android-Tablet. Und jetzt habe ich meine Daten. Ja, wo genau? Genau, das ist nämlich das Problem. Hätte ich meine Daten auf dem Desktop, muss ich die synchronisieren mit meinem Laptop, mit meinen Laptops, ja, mit meinen Handys und mit meinen Tablets, wenn ich darauf zugreifen will. Jetzt ist es aber so, dass der Datenbestand eben sehr, sehr viel größer ist als das, was zum Beispiel auf so ein Tablet oder ein Handy passt. Ja, also ich habe keine 1 Terabyte Speicherkarte für ein Handy oder für ein Tablet. Selbst auf deinen Laptops sind, ich hab, ja, ich gebe es zu, alle meine Geräte sind total, also außer den Android-Geräten sind die total unterdimensioniert momentan. 500 GB Festplatte im Desktop drin, 320 GB Festplatte im Laptop. Das ist nicht mehr ganz zeitgemäß, ich gebe es zu, ja, Asche auf mein Haupt, aber es ist nun mal so und ich habe keine Lust, eben hier alles aufzurüsten. Selbst wenn ich das machen würde, habe schon überlegt, ob ich nicht einen Heimserver mache, wo ich dann auf die Daten zugreifen kann. Bleibt immer noch das Problem, wenn ich unterwegs bin, ja, dann möchte ich hier gerne auf die Daten zugreifen können vom Tablet bzw. vom Handy aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Das fängt bei der Musik an, die ich unterwegs gern hören möchte, ja, bis auf wichtige Dokumente, Notizen, die ich hier zentral speichere, damit ich die nicht eben auf jedem Gerät übertragen muss. Plus zusätzlich noch, wenn ich eine Änderung auf dem einen Computer mache, muss das natürlich auch synchronisiert werden. Dann brauche ich wieder spezielle Software, dann brauche ich einen Server, der läuft. Und vor allem, der Server muss dann auch von außen zugreifbar sein. Und ich habe kein Problem damit, einen lokalen Server hier für meine Wohnung, für meine Computer in meiner Wohnung, in meinem WLAN und so weiter zu betreiben. Aber nee, tut mir leid. Also einen Server mache ich nicht, der von außen angesprochen werden kann. Wer da nicht 100% fit ist, ja, der meint vielleicht, er hätte Kontrolle über seine Daten, aber in der Realität ist es eben genau umgekehrt. Ich höre immer wieder Stimmen, die sagen, ja, wer die Daten in die Cloud legt, ist selbst schuld, der kann gleich seine Daten veröffentlichen. Ich finde, das ist nicht korrekt. Viel schlimmer wäre, wenn jemand, der keine oder nur wenig Ahnung hat von Serverwartung, und ich behaupte ganz einfach, dass die meisten selbst versierten Computeranwender nicht hinterfragen, nicht hinten dran blicken können, was alles notwendig ist, um einen Server sicher zu betreiben. Also davon mal abgesehen, können es eben die meisten nicht. Und das ist viel gefährlicher, die Daten dann auf seinem eigenen Server zu hosten, als die eben in die Hände von Experten zu geben, die eben wissen, wie man Server zumindest mal rudimentär absichern kann. Und nicht etwa hier, ja, ich mache jetzt hier meinen eigenen Mail-Server, oh, das ist so super sicher, ja, jetzt kann mir keine Firma mehr reinfuschen, um dann festzustellen, irgendwann, dass seit einem Jahr der eigene Mail-Server missbraucht wird, um irgendwelchen Spam zu verschicken. So sieht nämlich die Realität aus. Ja. Wer sowas vorschlägt, der hat offenbar die entsprechende Ahnung, einen Server zu betreiben, oder er meint, er hätte die entsprechende Ahnung, und das ist dann eben noch gefährlicher. Nein, die Cloud ist gut, die Cloud ist richtig für die verändernden Ansprüche, und deswegen ist es eins der wenigen Themen, mit dem ich mit Richard Stallman überhaupt nicht übereinstimme. Ja? Das kommt selten vor, weil normalerweise ist, ich finde, er hat schon von Ansätzen her absolut die richtigen Ideen. Ja, auch wenn er als sehr extrem Open Source fanatisch gilt, ja, ich finde das eigentlich ganz okay soweit. Ja, es gibt immer zwei Seiten geben: einmal die extrem open, extrem closed, und dann ja, ist dann irgendwo die Mitte, ist dann irgendwo das Richtige. Ja. Also so Leute muss es geben, das ist korrekt, und ich finde es toll. Seine Arbeit ist unschätzbar. Aber hier muss ich ihm wirklich widersprechen, weil die Cloud ist für die Gegebenheiten, die wir jetzt brauchen, ja, korrekt. Das alles verändert sich. Wir haben andere Anforderungen. Jedenfalls geht der Trend dorthin. Ja, es ist vielleicht bei einigen noch nicht ganz so angekommen. Die lehnen iPhone ab, die lehnen Android ab, aus verschiedenen Gründen wollen nichts preisgeben, nichts hergeben. Sie denken, wenn sie ein normales Handy haben, dann ist die Kontrolle besser. Trauen sich Bluetooth nicht einzuschalten, weil es dürfte ja mittlerweile bekannt sein, dass man über Bluetooth Daten abziehen kann, auch bei normalen 0815 Handys, ja, bei Bluetooth. Ja, was letztendlich dann bleibt, ist ja, wie soll ich das ausdrücken? Ein Sicherheit vor Nutzen. Ja. Das ist in gewisser Weise zwar vernünftig, diese Einstellung, aber sie ist eben dann nicht mehr vernünftig, wenn eben, sagen wir mal, Sicherheitsfragen oder Sicherheitsprobleme gesehen werden, wo sie in dieser Form oder in diesem Ausmaß nicht sind, dass sie den Nutzen verteufeln, ja, dieses Nutzens dann rechtfertigen. Ja. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel hier meine To-Do-Liste habe für einen Einkauf, ja, dann lege ich auf in die Cloud rein, damit ich von allen Geräten zugreifen kann, dass ich eben, wenn ich zum Beispiel dann unterwegs bin, mit meinem Android-Handy auf die Cloud zugreifen kann und mir eben diese Liste anschauen kann. Okay, das muss ich noch kaufen, das muss ich noch kaufen, das muss ich noch kaufen. Gut, schön. Ich möchte jetzt gar nicht fragen, warum man die Liste jetzt nicht auf dem Handy selbst gemacht hat. Vielleicht, weil ja, am Computer eine schönere Tastatur ist oder weil man eben dort seine Dokumentenverwaltung komplett hat. Aber das möchte ich jetzt gar nicht fragen. So, jetzt hat man dieses Dokument und ja, welche Sicherheitsstufe würde ich ein Dokument geben? 0 von keine bis 5 Paranoia? Ja, ich würde sagen 0. Ja, also ich meine, das ist mir doch egal. Selbst wenn die Cloud total unsicher ist, ich würde das Ding open ins Internet stellen, ja, offen, ja, wenn es sein muss, sodass jeder darauf zugreifen kann, weil es interessiert mich noch nicht. Was interessiert mich, was da steht, ob ich mir jetzt, was weiß ich, eine Schokolade, Tafel Schokolade kaufe oder was weiß ich, na, ich will jetzt keine Marken nennen, ja. Aber das ist mir ehrlich gesagt sowas von wurscht egal. Und wenn dann eben jemand kommt und sagt, ja, aber wenn das jetzt beobachtet wird, dann können Profile erstellt werden, dann sollen sie Profile erstellen, von was ich einkaufe, ist mir doch egal, ja. Ich bin da knallhart, das bringt nichts, ja. Wenn ich jetzt irgendwie Daten hätte, was weiß ich, die irgendwie prekär sind. Ja. Wäre zum Beispiel in irgendeiner Position, wo ich Daten hätte, die mich kompromittieren könnten. Zwar richtig. Ja. Also nicht nur ein Profil, was ich jetzt so in der Regel esse, sondern zum Beispiel Firmengeheimnisse oder also richtige Firmengeheimnisse oder politische Sachen. Ja. Die würde ich dann zum Beispiel nicht unbedingt offen ins Internet setzen, sondern da würde ich dann schon gucken, dass die möglichst sicher in eben so einer Cloud abgelegt sind oder eben als die Stufe Paranoia ist, ja, die wird nirgendwo abgelegt und zwar auch nicht auf einen eigenen Server. Das ist ja, wie gesagt, das ist noch schlimmer, sondern eben überhaupt nicht, nur lokal. Mag sein, dass man das dann mit diesem Chrome OS, und jetzt kommen wir wieder zu diesem Chrome OS, eben nicht mehr machen kann, weil das eben ein nur Cloud-System ist, also nur eine Online-Verbindung. Ja. Das mag sein, aber ich glaube auch nicht, dass so ein Chrome OS, so eine Chrome OS-Maschine jetzt komplett den ganzen Computer ersetzen soll, sondern das soll ein zusätzliches Gerät sein, dass man eben hat, um die Datenbestände, die man in der Cloud verwalten will, eben auch komfortabel abrufen kann. Dann hat man seinen Browser, sonst nichts. Das System selbst ist dann nämlich absolut sicher. Man braucht sich um Updates nicht zu kümmern. Ja. Und mal was anderes, ja, weil man immer so schön sagt, die Cloud, oh, die sei sicher. Zum Beispiel hat Stallman auch gesagt, wenn zum Beispiel die Polizei eben eine Durchsuchung macht, ja, dann muss sie einen Durchsuchungsbefehl zeigen und man weiß, dass die Polizei die Daten durchsucht hat und so weiter. Das wäre ja bei einem Online-Server gar nicht mehr nachzuvollziehen, ja. Die Polizei könnte einfach so darauf zugreifen. Nun, da muss ich natürlich sagen, sind natürlich die Gerichte gefragt, beziehungsweise die Juristen, um das zu verhindern. Ja. Deswegen haben wir ja auch eine Trennung von Polizei und Justiz. Und die Justiz muss da natürlich wachsam sein, das ist ganz klar. So viel zur Theorie, dass in der Praxis vielleicht nicht so ist. Okay, kann ich mir auch vorstellen. Aber, also ich meine jetzt die Trennung und so weiter, das natürlich gibt es in der Praxis schon, will ich niemand was unterstellen, aber dass vielleicht die Polizei dann trotzdem in einigen Staaten, vor allem fraglichen Staaten, ja, dann eben trotzdem auf die Daten drauf zugreift und sich einen feuchten Kehricht um irgendwelche gesetzliche Bestimmungen kümmert, das mag durchaus sein. Aber wie gesagt, es ist natürlich die Frage, was wie legt man denn dort in der Cloud, was legt man ab und wie legt man es ab, ja, auf diesen Online-Servern. Und ja, aber jetzt der Unterschied so und so, naja gut, es kann auch anders darum gehen, dass nämlich etwas auf einem Online-Server ist, der nicht quasi nicht bekannt ist, ja. Man kann sich überall, also dieses Cloud-Service, sei es jetzt ja bei Google oder sonst irgendwo, die kann man anonym, ja, anmelden und dann hat man seine Online-Festplatte dort und dort liegen die Daten. Ja, und ja, wenn jetzt wirklich jemand Angst vor einer Hausdurchsuchung hat, ja, dann kann es auch so sein, dass die Daten auf dem Online-Server sind. Niemand weiß was von diesem Online-Server und auf dem eigenen Rechner sind keine Daten, ja, das war's dann, ja. Also, ne, das hat alles seine zwei Seiten. Ich finde, das ist ein bisschen dieses Beispiel mit der Hausdurchsuchung ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ja. Also, ob die Daten jetzt dort oder dort sind, entweder man hat dort belastendes Material oder nicht, und dann spielt es auch ehrlich gesagt keine Rolle, ob die auf dem Online-Server sind oder auf dem Dings. Wir reden ja von Sicherheit an sich und bisher. Ich meine, es wird passieren, dass Daten in einer Cloud kompromittiert werden. Das steht fest. Es ist nur die Frage, wann. Bis jetzt ist es allerdings noch nicht so. Und ich meine, das Problem ist, es werden täglich tausende Computer, vielleicht sogar hunderttausende Computer in der Welt kompromittiert. Aber wir lesen darüber nichts mehr. Wir lesen nichts mehr, wenn Tante Erna einen Trojaner hat und jetzt ihr Bankverbindung nach XYZ transferiert wurde. Oder wenn jetzt das Script-Kiddy-Nummer so und so viel, ja, Entschuldigung, den Ausdruck, jetzt auf einmal hier seine Scripts vom Server gezogen kriegt hat, ja, und der andere hat jetzt alle möglichen Daten von ihm. Alles wird da in der Presse komplett ignoriert. Aber wehe, wehe, Tante Erna hätte die Bankdaten bei Google Docs gespeichert, ja, und Google Docs wäre dann kompromittiert worden, das heißt, weil das Passwort von Tante Erna nämlich Erna ist, ja. Wehe, jemand hätte dann die Daten aus Google Docs rausgemacht, dann wäre das ein Riesenaufruhr. Google, Google, Google. Ja, so. Und der Sohn nimmt sich da, oder der Enkel nimmt sich dann die EC-Karte, geht damit in Elektronikmarkt einkaufen, wie bekloppt, ja, unterschreibt und keiner kriegt es mit, weil die Karten eh nicht richtig kontrollieren. So, boom. Aber das ist kein Problem, das wird noch nicht mal erwähnt in Zeitungen. Ja. Naja. Gut, okay, also, die Cloud ist here to stay, ja, sage ich immer. Und die Angst eben vor diesen neuen Möglichkeiten ist halt vorhanden, das muss man akzeptieren. Aber ich denke, es ist klar, die Nutzungsart hat sich ja schon drastisch verändert, wird sich in Zukunft noch weiter drastisch verändern, ja. Mit noch mehr mobilen Geräten, die noch mehr auf Daten zugreifen müssen. So, nächstes Thema. Jetzt habe ich schon ziemlich lang hier gequatscht bei diesem Thema. Ist aber auch eine schwierige Sache, weil wir schon von Elektronikmärkten gesprochen haben. Ja. Mediamarkt bietet jetzt E-Books an. Ja, nein, nein. Ich habe nichts getrunken. Es ist tatsächlich so. Mediamarkt bietet jetzt E-Books an. Ich weiß zwar nicht genau, was Bücher so direkt mit der Elektronikkette zu tun haben, aber es sind ja elektronische Bücher und da muss man halt das akzeptieren. Und ja, Mediamarkt, ne? Sagen die immer, billig, billig. Ne? Wir wissen zwar, das ist nicht immer der Fall, aber man könnte doch meinen, dass jetzt so ein paar Hammerangebote es da gibt. Also ich muss schon sagen, die Buchsen genauso teuer wie sonst überall, auch in Deutschland. Ja, das hängt natürlich auch mit an der Buchpreisbindung. Offenbar traut sich da keiner mal ein Gerichtsurteil anzustreben, ob das überhaupt rechtens ist bei E-Books. Ja, ich weiß nicht, sollte vielleicht mal jemand machen und einfach die E-Books billiger verkaufen und dann mal es drauf ankommen lassen. Auf jeden Fall, Tatsache, das Angebot entspricht in etwa dem von Thalia.de oder Thalia.de und anderen deutschen E-Book-Händlern und es ist richtig teuer. Ja, also wenn ich da zum Beispiel sehe, momentan das E-Book von Haruki Murakami 1Q84, ja, das ist das neueste von ihm, kostet um die 26 Euro. Hallo, E-Book 26 Euro? Noch normal? Also ich muss schon sagen, die Verlage, da kann man sich nur noch an den Kopf greifen, was die sich vorstellen. Ja, das ist der Preis von einem Hardcover. Also das ist eine Frechheit, das ist unglaublich, eine Frechheit. Ja. Also, das würde ich mich kaufen, selbst wenn es das einzigste Buch auf der ganzen Welt wäre, ja, würde ich mir das Teil nicht kaufen. Nur zu fassen. Ich spinne total, sorry, aber das macht mich echt wütend, sowas. Und ja, also so in diesem Dreh geht es dann weiter, ja. E-Books, ja, kaum günstiger als die gedruckte Version. Ist ja nicht so, dass wir keinen Vertrieb bezahlen müssen, keinen Zwischenhändler, kein Papier, keine Auslieferungskosten, ja, also Fahrtkosten, ja, Speditionskosten, etc. etc. Ist ja nicht so. Ja. Hauptsache nochmal richtig abgezockt. Also die Verlage schneiden sich mal wieder selbst ins eigene Fleisch und ich sag nur eins, diese Bücher gibt es auch kostenlos. Ja. Und da muss man eben auch den Leuten einmal mit sehr günstigen, guten Angeboten kommen. Dann auch ein Angebot, das leicht zu benutzen ist. Und dann lässt sich da gegen dieses Kopieren von elektronischen Büchern oder von Büchern allgemein, lässt sich da entgegenwirken, weil wer auch nur so kurz gedacht hat, ja, dass es eine Lösung wäre, ein Buch nicht elektronisch anzubieten. Ja, ich habe schon ein paar Mal gesagt, das soll mal im Internet nachgucken. Also bekannte Bücher, egal ob das in E-Book-Form gibt oder nicht, sind längst als Kopien verfügbar. Ja, längst. Und je länger es dauert, bis die elektronische Variante kommt, desto mehr wird das offenbar kopiert werden. So, also. Gut, aber was Mediamarkt jetzt mit den E-Books macht, das ist schon mal vom Ansatz her okay. Die gehen über einen eigenen Shop. Die benutzen Adobe EPUB DRM, das ja in Deutschland auch am weitesten verbreitet ist, oder in Europa zumindest. In den USA ist wohl das Kindle-Format das meistverbreitetste. Weshalb auch dort die ja, EPUB, DRM, E-Book Reader momentan noch ein bisschen stagnieren. Bei uns hingegen durch den OYO von Thalia hat das Ganze ein bisschen Auftrieb gegeben. Auch Sony hat neue E-Book Reader rausgebracht. Und mit all diesen, sowohl mit dem OYO als auch mit den Sony, kann man dann eben diese E-Books lesen. Ja, genau wie auf vielen mobilen Geräten das jetzt schon machbar ist. Und wie gesagt, Preise habe ich schon gesagt, sind genauso schlimm wie die Preise bei den anderen E-Book-Händlern. Ja, vielleicht muss man da wirklich mal was machen. Weil, naja, also das ist eigentlich das, was mich dann eben auch nicht so umgehauen hat. Ja. Ich habe gleich geguckt, was verschiedene Bücher da kosten und die sind genauso teuer. Warum sollte ich dann eben bei Mediamarkt kaufen, wenn ich mein OYO rausholen kann und dort auf den Shop von Thalia gehen, ein paar Klicks machen, ich habe das Buch auch, dann brauche ich mir nichts runterzuladen, zu übertragen, etc. etc. Gut, also, da muss vielleicht dann etwas über den Preis gemacht werden, so ein Wink mit dem Zaunpfahl am Mediamarkt. Ne? Lehnt da schon mal ein bisschen raus, vielleicht könnt ihr es ja durchdrücken und dann sind zumindest die E-Book-Fans haben dann bei euch oder haben dann von euch eine gute Meinung. Jo, Java-Klagen. gehen weiter. Und ich meine, ich nicht jetzt irgendwie die Klagen von Entwicklern, die rumheulen, weil Java immer komplizierter wird. Nein, oder immer mehr Dialekten hat, wie das zum Beispiel das mit dem Dalvik. Mm-mm. Sondern die Klagen von Java, von dem Java Holder Oracle, beziehungsweise der anderen Firmen, die eben diese Java-Lizenzen nutzen, werden da immer lauter. Und neue Gerichtsfront im Streit eben um diese Java-Lizenzen wurde von der Schweizer Myriad Group eröffnet. Ja. Und die haben sich nämlich, die haben nämlich Oracle verklagt. Und Oracle verklagt auch gleichzeitig die Schweizer Myriad Group. Also geht schon wieder los. Ja. Seitdem Oracle Java hat, geht Java also konsequent ja den Bach runter. Letzte Woche hatte ich ja berichtet, dass eben die das Apache aus dieser Standardisierung, aus dem Standardisierungsgremium von Java ausgetreten ist, aus Protest auch gegen diese ja, soll ich mal sagen, unfairen Ansprüche, die Oracle da stellt. Und ja, hier geht es dann eben weiter. Die Schweizer Firma wirft eben dem Oracle-Konzern die Berechnung angeblicher unangemessener Lizenzgebühren für ein bestimmtes Produkt vor. Und Oracle macht eben geltend, dass diese Gruppe, also Myriad Group, die auf Mobilsoftware spezialisiert ist, eben diese Java-Markenrechte unbefugt genutzt haben soll. Ja. Naja, aber ich muss schon sagen, also traurig. Naja, eigentlich kann man nur sagen, hört auf, Java zu programmieren, nutzt eine richtige Programmiersprache und ja, damit, dann hat sich das Problem auch in ein, zwei Jahren dann erledigt. So, jetzt noch zum Schluss, ja, was Interessantes, und zwar das, der Jugendmedienstaatsvertrag, den ich ja letzte Woche schon so richtig rund gemacht habe, ja, weil es ein totaler Wahnsinn ist, der ist jetzt erstmal vom Tisch. Juhu, Jubel, ich will aber nicht so laut jubeln, die haben bestimmt schon weitere Gemeinheiten für nächstes Jahr geplant, denn das, was Neues kommen wird, steht eigentlich so gut wie sicher, es ist nur die Frage, was. Hoffen wir, dass es nicht noch schlimmer wird nächstes Jahr, was gefordert wird. Auf jeden Fall sah es zuerst hier aus, als ob das einfach durchgewunken wird, wie man so schön sagt. Dann mehrten sich die Hinweise, dass einige dann doch nicht mitmachen wollten. Dann hat auf einmal die Fraktion, die das sogar eingebracht hat, ja, die CDU-Fraktion, die dieses also durchsetzen wollte, die haben sich auf einmal zurückgezogen. Ja. Und dann wollte auch dann diese rot-grüne Minderheitsregierung dann eben nicht mehr mitmachen, ja, in Nordrhein-Westfalen. Und dann war das eben auf einmal vom Tisch. Ja, so schnell kann das gehen. Der Alba Freude von der AK-Zensur meinte, dass es für die Netzgemeinde bedeutet, dass Netzpolitik von den Parteien ernst genommen wird und die Bedenken und Hinweise der Experten angekommen sind. Naja, wollen wir mal warten, wo und wie die angekommen sind. Wie gesagt, nicht, dass nächstes Jahr dann das vorgeschlagene Gesetz oder diesen Staatsvertrag dann noch schlimmer wird als der jetzt ist. Hintergrund war der, dass man alle Webseiten klassifizieren wollte und dass der Webseitenbetreiber verpflichtet werden sollte, eben eine Kennzeichnung an seine Seiten zu machen und damit natürlich auch die Verantwortung übernimmt, dass auch tatsächlich sonst keine anderen Inhalte drin sind. Das heißt, wenn man jetzt dort ein so ein FSK-Logo oder sowas dran macht mit FSK 12 und man hat auf einmal Inhalte, die FSK 16 sind, dann ja, sah das schlecht aus. Nur war halt das Problem, dass man eben, dass die Übergänge da ja fließend sind und dass man selbst ja irgendwie gar nicht entscheiden kann, ob etwas jetzt 16 oder 12 ist. Ich meine, man kann ja nicht hingehen und kann Pi mal Daumen sagen, okay, jetzt hier da ist ein Bild und da hat zieht einen BH aus, ja, hat also steht da ohne BH. Ja, ist es jetzt da 12, wenn die einfach nur so da steht? Kann auch 12 sein, ja. Ist es 16? Vielleicht, ja. Ist es 18? Na, nee, auf keinen Fall. Aber ja, also da ist auch das Empfinden eben anders. Ja, ich habe ja gesagt, im Biologiebuch sind auch nackte Illustrationen, teilweise auch nackte Menschen abgebildet, ja. Und die sind also noch unter Umständen noch vor, also noch unter FSK 12, also na gut, okay. Also das wäre ein nicht zu lösendes Problem auf Dauer gewesen für die Webseitenbetreiber und das ist jetzt erstmal vom Tisch, zumal es ja auch so ausgesehen hat, dass die meisten sowieso das erstmal boykottiert hätten und es darauf ankommen ließen. Wer übrigens das nicht gekennzeichnet hat, wäre automatisch in der FSK 18 gefallen, was allerdings dann auch wieder unter Umständen verschiedene Maßnahmen erforderte, um eben den Zugang zu dieser Seite zu erschweren, wenn man über keinen 18 ist. Ja, und das ist jetzt erstmal alles vom Tisch und ja, also am besten nicht, war ja auch die Empfehlung, nicht drauf eingehen, nur das hat sich jetzt zum Glück erledigt. Also kein Risiko ab 1. Januar 2011, man muss jetzt erstmal warten. Puh, so, jetzt hatten wir aber ja einen ganzer Haufen Themen, beziehungsweise eigentlich Themen waren ja gar nicht so schlimm, ja, die Themenanzahl, nur eben das eine Thema mit dem Chrome OS, das hat mich schon ein bisschen auf die Palme gebracht. Ja. Ich finde das immer interessant, wie viele sich dann doch gegen neue Technologien wehren, auch wenn sie keinerlei Beweise haben für Aussagen wie zum Beispiel, das ist unsicherer als jetzt, wenn man die Daten daheim auf einem Rechner hat. Also das ist mir noch nicht ganz klar. Ja. Jo! Und das war's dann auch wieder für diese Woche von der Rios Wochensicht. Und ich darf mich davon euch verabschieden. Habt einen schönen Sonntag, eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich hört ihr auch nächste Woche wieder rein bei der Rios Wochensicht. Tschüss!